des Krieges, ich rufe dich, sei die Macht an meiner Seite. So fürcht ich meine Feinde nicht auf dem Schlachtfeld, das ich durchschreite. Sollte ich dann den Sieg erringen in jenem kühnen Krieg, werde ich Tor ein Opfer bringen dafür, dass ich am Leben blieb. Yeah.